Manche fragen, Tim, warum rappst du nicht politisch? Kein Plan. Vielleicht passt du bis jetzt bloß der Beat nicht da, aber dieser scheint dafür wirklich perfekt zu passen, um zu sagen, dass ich deine hohlen Phrasen mehr als verachte, willst die Welt mit deinen Versen verändern, aber suchst die Schuld der USA am 11. September. Mann, halt deine Klappe, die Debatte ist beendet, weil du den Vergleich von Datenstellen zum Hakenkreuz verwendest. Verschwende deine Worte, ich verschwende meine Jugend. Das Problem bei anderen sehen ist deine sehr deutsche Tugend. Und komm mir nicht mit dem System, ist ungerecht, ich schwafel, Bitch. Deine Rapper-Freunde saufen Sekt zu ihrem Tafelspitz. Ich erwarte ja wirklich nichts von dir, außer erst denken, dann sprechen. Doch das ist zu viel und ihr sitzt zu viert an einem Tisch und überlegt, machen wir jetzt noch einen Track, Titel, fick das System. Aber wenn du das machst, dann ohne Kondom eventuell kriegen du und das System einen Sohn. Denn das ist die Chance, dass ihr endlich kapiert, Bitch, ein bisschen System steckt letztendlich auch in dir. Alle dummen Rapper, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse. Alle dummen Rapper, haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse. Alle dummen Rapper, haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse. Du sagst mir Boykott Israel, ich beiße meine Kaki, Bitch, du bist nichts anderes als ein Hurensohn. Mellow Marx konvertiert mit Frauen nicht die Hand und nennt sich jetzt Dawud, doch heißt in Wirklichkeit Hanson. Rapper fangen an, über Politik zu reden, aber will man eine Lösung hören, dann liegt man bloß daneben. Erzähl mir nicht, Politiker sind die riesigen Geier. Ich sehe doch das Bunker, wenn ihr Schmierlappen feiert. Du jammerst mir was vor, wir brauchen alle gleiche Rechte. Doch wenn deine Freundin Rechte will, kriegt sie deine Rechte. Doch wenn du gut zum Gürtel sein willst, sei gut zur Schnalle. Du machst Rap für mehr Respekt, doch hörst Jihad und Kralle. Die meisten linken Rapper sind nur Fundamentalisten, die die linke Faust nur heben, um die Freundin hart zu fisten. Verwechseln Radikalität mit Dreschen, hohler Phrase und wünschen sich letztendlich nur ein Eigenheim mit Rasen. Alle dummen Rapper, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse. Alle dummen Rapper, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, haltet eure Fresse. Alle dummen Rapper, bitte haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse, haltet eure Fresse. Verschwörungstheorien sind für Menschen, denen die Wirklichkeit zu schwer ist. Das klingt hart, ist letztendlich aber ehrlich und die Kids sind gefährlich. Laut Gruppen, die behaupten, sie wären uneigennützig und euch trotzdem beklauen. Denn Zeitgeist ist ein Video, das Menschen unterhält, aber Info kriegt TV, verdient damit sein Geld. Yo, Bitch, ich bin ein Rapper, was ich mache ist politisch. Wenn du das nicht kapierst, erklär ich's nochmal richtig. Rap ist 1. Mai, Rapper sind wie Polizei und meine Reime sind wie Steine, die ich schmeiß auf euch Schweine. Weil die Jews dich nicht mag, wirst du Antisemit und Master R&B und mit der Shanti ein Lied. Und Rapper ziehen es wieder, klären mit glasigen Augen, dass es nur die Reichen sind, die uns Arme beklauen. Aber ihr raubt Rap seine Radikalität und das ist keine Meinung, das ist ein Verbrechen. Deshalb sage ich es nochmal, Rapper, Rapper, haltet eure Fresse, bitte haltet eure Fresse.